wenn ich dich seh, vergesse ich, wo ich stehe, dann möchte ich ganz allein mit dir zusammen sein. Wenn ich dich seh, vergesse ich, wo ich stehe, dann möchte ich ganz allein mit dir zusammen sein. Wann ich dich das erste Mal sah, weiß ich nicht mehr genau. Ich weiß auch nicht mehr genau, wann es begann mit dir. Wenn ich so in diese schöne Zeit von damals schaue, dann weiß ich, ich hab keine schönere erlebt hier. Wenn ich dich seh, vergesse ich, wo ich stehe, dann möchte ich ganz allein mit dir zusammen sein. Wenn ich dich seh, vergesse ich, wo ich stehe, dann möchte ich ganz allein mit dir zusammen sein. Als ich es wagte, dich zu fragen, wie du heißt, da erzähltest du etwas von neuen Sendungen. Ich war erstaunt darüber, wie viel du davon weißt. Meine Frage ist niemals zu dir durchgedrungen. Wenn ich dich seh, vergesse ich, wo ich stehe, dann möchte ich ganz allein mit dir zusammen sein. Wenn ich dich seh, vergesse ich, wo ich stehe, dann möchte ich ganz allein mit dir zusammen sein. Jede Zeitung, in der dein Bild steht, kaufe ich mir. Deinen Namen kenne ich längst, der steht da immer drin. Ich wäre so glücklich, wenn du einmal wärest hier. Denn ich liebe dich so sehr, dich die Fernsehansagerin. Birgit Schrowange. Wenn ich dich seh, vergesse ich, wo ich stehe, dann möchte ich ganz allein mit dir zusammen sein. Wenn ich dich seh, vergesse ich, wo ich stehe, dann möchte ich ganz allein mit dir zusammen sein.